haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, der Heiratsschwindler. Ich war gerade dabei, meine Steuererklärung auszufüllen. In meinem Büro lagen überall Belege herum. Auf meinen Bankauszügen gaben sich Einnahmen und Ausgaben die Hand. Und was davon übrig blieb, kassierte der Staat. Es war eine ziemlich leidige Angelegenheit und ich fühlte mich miserabel. Meine Laune wurde auch nicht besser, als ein Mann in meinem Büro auftauchte, dem man ansah, dass er zu den Auserwählten gehörte, die reich genug waren, um Steuerberater zu bezahlen, die dafür sorgten, dem Staat zu beweisen, dass sie kein Einkommen hatten. Soll ich später wiederkommen oder ist das Ihre normale Auslegeordnung? Nein, bleiben Sie ruhig hier. Ich brauche noch jemanden, der meine Steuerrechnung bezahlt. Sie sind herzlich willkommen, Herr Mock. Ich habe Ihnen am Telefon gesagt, dass ich auf absolute Diskretion Wert lege. Wenn Sie gut arbeiten, schicke ich Ihnen jemanden vorbei, der Ihnen die Belege ordnet. Wunderbar. Ich habe gehört, dass Sie den Ruf haben, nicht korrupt zu sein. Tatsächlich. Dann hat wohl noch niemand genug geboten. Wissen Sie, es gibt nur wenige Leute, deren Preis so hoch ist, dass ihn niemand bezahlen will. Leute wie Sie, Maloney, müssten sich möglichst rasch eine Italienerin schnappen und sich dann einbürgern lassen. In Italien sucht man schon seit Monaten nach Leuten, die nicht korrupt sind. Man findet bloß keine. Und was haben Sie mit Italien am Hut? Geschäfte! Sie können sich sicher vorstellen, dass sich ein erfolgreicher Geschäftsmann wie ich nicht gerne übervorteilen lässt. Aber jemand will Sie hereinlegen? Ja, und dieser jemand ist mein Schwiegersohn. Meine Tochter hat sich nämlich Hals über Kopf verliebt und geheiratet. Und ich bin sicher, dass dieser Kerl ein Heiratsschwindler ist. Aha, und ich soll jetzt Beweise liefern. Meine Tochter ist, wie gesagt, verliebt in den Kerl. Da hilft nur ein gewaltiger Schock. Was wissen Sie über den Mann? Sie sind nicht der Erste, der ermittelt. Bis jetzt habe ich keine Beweise, aber es gibt Anhaltspunkte. Die Vergangenheit dieses Mannes ist interessant. Ein Verbrecher? Ganz im Gegenteil. Aber es gibt nichts, was ihn und meine Tochter verbinden könnte. Keinerlei gemeinsame Interessen. Der Mann hat sich bis vor einem Jahr für Frauen interessiert, die absolut gar nichts mit meiner Tochter verbindet. Weder äußerlich noch vom Charakter her. Vielleicht macht ihn gerade das an. Man kann sich schließlich nicht ein Leben lang von Ravioli aus der Dose ernähren. Dieser Mann will das Geld meiner Tochter. Da bin ich mir ganz sicher. Überführen Sie ihn. Ich werde dafür sorgen, dass Sie in eine höhere Einkommensklasse rutschen. Das klang nicht übel, aber Leute wie dieser Mock waren es sich gewöhnt, täglich Dinge abzusondern, die nicht übel klangen und andere Leute überzeugten. Und meist waren diese Kerle eifersüchtig auf alle Männer, die ihnen die Tochter wegschnappten. Denn das war der Beweis, dass ihnen eben doch nicht alles gehörte. Ein Gedanke, der für die meisten erfolgreichen Reichen unerträglich ist. Ich ging dorthin, wo man sich mit weniger philosophischen Problemen herumschlug. Na, Maloney? Haben Sie sich von Ihrem Fernsehauftritt gut erholt? Es gibt das Gerücht, dass man Sie zukünftig im Samstagabendprogramm haben möchte. Bei der Ziehung der Lottozahlen. Als Kugel. Toller Gag. Hat denn Ihre Oma für Sie geschrieben? Schon gut, Maloney. Wir haben wieder eine Menge Arbeit am Hals. Also, machen Sie es kurz. Ja oder nein? Wie bitte? Sie sagten doch, ich solle es kurz machen. Na, so kurz nun auch wieder nicht. Die längere Version lautet, ist Ihnen etwas über einen gewissen Oliver Feinstein bekannt? Feinstein, sagten Sie. Muss ich nachschauen. Hat das wieder was mit einer Leiche zu tun? Es dauerte eine Weile, bis er mit einer Information kam, die eigentlich keine war. Oliver Feinstein war nirgends registriert. Das erstaunte mich nicht besonders. Heiratsschwindler haben in der Regel viele Namen. Ich ließ mir einen Ausdruck aller polizeilich erfassten Heiratsschwindler machen. Der Polizist war stolz, als er mir einen dicken Bogen Papier überreichen konnte. Ich machte mich auf den Weg zu dem Mann, den mein Klient im Visier hatte. Doch ich traf nur auf Frau Mock, die Frau des Hauses. Sie war elegant, charmant, intelligent und unverbindlich. Alles Eigenschaften, die ihr in ihrem Beruf als Politikerin entgegenkamen. Mein Mann hat mir gesagt, dass er sie engagiert hat. Ich teile allerdings die Ansicht meines Mannes nicht. Oliver ist ein netter Kerl, der meine Tochter aufrichtig liebt. Weiß Ihr Schwiegersohn, dass Ihr Mann ihm misstraut? Mein Mann misstraut zuerst einmal allen Leuten. Und vor allem all jenen, die behaupten, etwas aus rein emotionalen Gründen zu tun. Mein Mann sagt immer, dass man nur auf zwei Arten handle. Mit Kalkül oder Instinkt. Und Instinkt hat nichts mit Emotionen zu tun. Mein Mann glaubt nicht an Gefühle. Und mit so jemandem lässt es sich leben? Mein Mann glaubt zwar nicht an echte Gefühle, aber das heißt nicht, dass er selber keine hat. Ganz im Gegenteil. Sie war eine Frau, die man, ohne mit der Wimper zu zucken, auf einen vorderen Listenplatz setzte, egal ob in der Politik oder im Leben. Es gibt manchmal doch ein paar Gründe, um auf die Erfolgreichen dieser Welt ein wenig eifersüchtig zu sein. Doch ehe ich mich verlor, tat ich, was ich in solchen Situationen immer tue, an etwas anderes denken. Ich war schon mehr oder weniger auf einem anderen Stern, als mich Herr Mock auf den Boden dieses unseres Planeten zurückholte. Es ist etwas Schreckliches passiert, Maloney. Was denn? Ist Ihre Krawattennadel verrutscht? Ein Autounfall. Meine Tochter. Sie ist verletzt. Schwer verletzt. Ich weiß es nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass mein Schwiegersohn ein Schwindler ist. Er will meine Tochter umbringen. Vielleicht ist es ihm schon gelungen. Der gute Herr Mock, der den Gefühlen nicht traute, zerfloss vor meinen Augen zu einem Klumpen Vaterliebe. Ich stieg darüber hinweg und machte mich auf den Weg ins nächste Restaurant. Schließlich erwartete man von mir, dass ich etwas tat für mein Geld. Der Tochter meines Klienten ging es den Umständen entsprechend miserabel. Sie war nicht ansprechbar und die Ärzte wagten keine Prognose. Und wenn Ärzte keine Prognose wagen, sind sie in der Regel am Ende ihres Lateins angelangt. Ich traf mich mit meinem Klienten auf dem Polizeipräsidium. Ich möchte eine Anzeige erstatten wegen Mordversuchs. Und wen möchten Sie anzeigen? Meinen Schwiegersohn. Er hat versucht, meine Tochter umzubringen. Das ist nicht erwiesen. Wo steckt Ihr Schwiegersohn jetzt? Ist er auf der Flucht? Er liegt auch im Spital. Schädelbruch. Heißt das, er war auch im Auto? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Sie sagen es, Maloney, Sie sagen es. Und ob das einen Sinn ergibt? Er fährt ein Auto, bei dem nur der Fahrer einen Airbag hat. Und weshalb hat es ihn dann trotzdem so schlimm erwischt? Der Wagen hat sich mehrfach überschlagen, Maloney. Also, wenn er Ihre Tochter umbringen wollte, dann hat er auf jeden Fall in Kauf genommen, selber dabei drauf zu gehen. Aber verstehen Sie denn nicht? Nur so kann er uns glaubhaft machen, dass es tatsächlich ein Unfall war. Sie beide fallen ja schon darauf rein. Er sagte uns noch, was er von uns, der Polizei im Speziellen, und auch allen Privatdetektiven hielt. So ziemlich gar nichts. Der Polizist rümpfte die Nase, nachdem Mock das Präsidium lautstark fluchend verlassen hatte. Sieht fast so aus, als habe der bei dem Unfall auch was abbekommen. Wie schaffen Sie es immer nur, an solche Klienten heranzukommen? So viel geschlossene Anstalten gibt es doch in diesem Lande gar nicht. Sie vergessen die Polizeischulen, da landen die weniger schlimmen Fälle. Wenn Sie mich fragen, fantasiert dieser Herr Mock. Es gibt nichts, das auf ein Verbrechen hindeutet. Um ehrlich zu sein, habe ich ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt. Als die beiden nämlich aus dem Auto befreit wurden, steckte eine Hand der Tochter in der Hose des Mannes. Oh wei. Eine Unfallursache, die gar nicht mal so selten ist, Maloney. Geschwindigkeit wirkt auf viele Menschen stimulierend, fahren deshalb Polizisten so gerne zu zweit herum. Wenn Sie so weitermachen, Maloney, hetze ich Ihnen eines Tages die Polizeigewerkschaft auf den Hals und die wird Sie dann zu einem Gesamtarbeitsvertrag zermalmen, Maloney! Ich machte mich auf den Weg ins Spital. Doch dort erfuhr ich, dass die beiden nicht vernehmungsfähig waren. So wartete ich draußen im Flur und schaute etwas dem emsigen Treiben des Spitalpersonals zu. Etwa eine Stunde verging, als eine junge Frau auftauchte, die behauptete, die beste Freundin der Verletzten zu sein. Schrecklich, nicht wahr? Und dabei sind Sie erst so kurz verheiratet. War das Ihrer Meinung nach eine Liebesheirat? Da bin ich mir nicht sicher. Na, bei Oliver glaube ich schon, aber Marianne, sie hat mir nie gesagt, dass sie ihn liebt. Was halten Sie von Oliver? Soll ich ehrlich sein? Ich stehe auf den Typ. Er sieht toll aus, ist intelligent, ja, einfach ein lieber Kerl. Sie ging wieder, als man ihr sagte, dass sich Olivers Zustand weder verbessert noch verschlechtert hatte. Als Nächste war die Mutter an der Reihe. Sie sah auch jetzt tadellos aus und wurde von einem Mann begleitet, der es offenbar gewohnt war, neben ihr zu gehen, denn er hielt trotz ihres beeindruckenden Tempos mühelos Schritt. Ich hasse Situationen, in denen man nichts tun kann. Wie geht es den beiden? Sie lassen niemanden rein, scheint immer noch kritisch zu sein. Glauben Sie eigentlich den Unsinn, den mein Mann der Polizei weismachen will? Ich bin kein Pfarrer. Ich werde nicht für meinen Glauben bezahlt. Das hier ist mein Sekretär. Tag, kann ich vielleicht im Büro noch etwas für dich erledigen? Nein, ich möchte, dass du hier bleibst und mich sofort informierst, wenn die Ärzte einen Bülter machen. Wird erledigt. Tja, ich kann ja leider nicht viel tun. Und tun Sie mir einen Gefallen, Maloney. Lassen Sie sich wieder einmal Ihre Hemden bügeln. Das wirft doch ein ganz schlechtes Licht auf Ihre Kontenance. Da, wo ich arbeite, schaut man einem erst aufs Hemd, wenn es blutig ist. Soll ich dir mal ein frisches Hemd bringen? Nein, lass nur. Ich bereite meine Rede für den Managerkongress vor. Halte mich auf dem Laufenden, okay? Ich hätte ihr am liebsten ein frisch gebügeltes Hemd in den Rachen gestopft. Auch wenn ich dabei noch meine allerletzten Reste von Kontenance verloren hätte. Der Sekretär ging im Flur auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ich hätte ihm gerne beide Beine gebrochen. Aber Typen wie er können sogar auf den Händen gehen, wenn's drauf ankommt. Ich ging nach draußen und legte mich eine Stunde im angrenzenden Park aufs Ohr. Mein Klient weckte mich, indem er mir ein paar Worte ins Gesicht knallte. Schnell! Maloney, aufwachen! Es ist etwas passiert! Schon wieder? Ja, es ist verwirrend, ich gebe es zu. Aber offenbar hat man meinen Schwiegersohn ermordet. Was denn? Im Spital? Ja, ich wollte mich vorhin erkundigen, wie es den beiden geht. Da herrschte helle Aufregung im Spital. Dann ist Ihre Theorie also im Eimer. Wie fühlt man sich so als reicher Idiot? Ich bin jetzt nicht für solche Pöbeleien zu haben, Maloney. Los, klären Sie die Sache auf. Dafür bezahle ich Sie ja schließlich. Ich stand langsam auf und ging mit ihm zusammen ins Spital zurück. Was auch immer geschehen war, es war Mord. Denn sonst hätte es keinen Grund gegeben, für einen bestimmten Polizisten im Spital aufzutauchen. Ich räusperte mich, er schaute mich an und verzog seine Lippen zu einem gequälten Lächeln. So ist das im Leben. Die Welt ist klein. Und Polizisten findet man überall dort, wo es eine Menge ungelöster Fragen gibt. Wir standen alle ein wenig in der Klinik herum und warteten darauf, dass irgendjemand etwas sagte. Die Freunde der Tochter, die Mutter, der Vater und der Sekretär. Nach einer Weile hatte ich genug von der Warterei. Ich ging zu dem Polizisten und fragte ihn nach dem, was Sache ist. Schwierig zu sagen, Maloney. Als Täter kommen nur eine Handvoll Leute in Betracht. Wenn wir das Spitalpersonal einmal ausklammern. Aber von denen hatte niemand ein Motiv. Und wer von den anderen hatte eines? Außer Herrn Mock, der in seinem Schwiegersohn einen Heiratsschwindler vermutete. Aber weshalb sollte er sie dann engagieren, Maloney? Ein Ablenkungsmanöver, alles schon mal da gewesen. Wie steht es mit den Motiven der anderen? Vielleicht die Freundin der Tochter? Unwahrscheinlich. Sie schwärmte für den Toten. aber nicht so, dass sie dabei durchdrehen konnte. Bleibt noch die Schwiegermutter. Aber das ergibt keinen Sinn. Die Frau ist rauf und dran, Parteipräsidentin zu werden. Politikern misstraue ich grundsätzlich, egal ob sie männlich oder weiblich sind. Denen geht es doch immer nur um das eine. Da haben Sie auch wieder recht, Maloney. Aber diese Frau Mock macht doch einen ausgezeichneten Eindruck. Das üben die schließlich stundenlang vor dem Spiegel. Mir können die nichts vormachen. Auf alle Fälle werden wir all die Verdächtigen noch eingehend befragen. Aber zuerst warte ich mal ab, ob die Spurenauswertung etwas ergibt. Das war typisch. Es war nämlich schon langsam dunkel geworden draußen. Das ist die Zeit, an der Polizisten am liebsten in ihrem Auto oder zu Hause beim Essen sitzen. Ich streifte noch etwas durch das Spital, als Herr Mock auf mich zukam. Kommen Sie, Maloney. Marianne ist aufgewacht. Tatsächlich? Ich dachte, dass niemand zu ihr dürfe. Man hat sie in der ganzen Aufregung völlig vergessen. Sie hat alles mitbekommen. Sie weiß, dass Oliver tot ist. Und sie weiß noch viel mehr, Maloney. Sie möchte mit Ihnen sprechen. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden. Sie war ein wenig blass und ein paar dicke Verbände zierten ihren schmalen Körper. Sie machte einen sehr gefassten Eindruck. Ich will Ihnen nichts vormachen. Ich habe Oliver nicht aus Liebe geheiratet, sondern aus Kalkül. Da haben Sie wohl ein Gen Ihres Vaters mit auf den Weg bekommen. Ich mag meinen Vater, ganz im Gegensatz zu meiner Mutter. Wieso? Sie ist doch eine sehr sympathische Person. Sie ist perfekt. In allem. Niemand ist so charmant wie sie. Niemand verhandelt so gut wie sie. Niemand ist so elegant wie sie. Niemand schmeißt den Haushalt so gut wie sie. Und niemand ist so erfolgreich wie sie. Ich hasse sie. Und was hat das alles mit dem Mord an ihrem Mann zu tun? Oliver kam eines Tages auf mich zu. Er sagte, dass er etwas gegen meine Mutter in der Hand habe. Ja, ich war natürlich sofort ganz Ohr. Da gab es tatsächlich etwas, das nicht so perfekt war an meiner Mutter. Oliver hat sich dann in mich verliebt. Wir heirateten und plötzlich war auch er so beeindruckt von meiner Mutter. Ich musste ihn fast dazu zwingen, mir Details über das, was er wusste, zu sagen. Und was wusste er? Ja, vor etwa 10 Jahren hatte meine Mutter ein Verhältnis mit einem anderen Mann. Sie waren ein paar Tage weg, da tauchte die Freundin des Mannes auf. Es gab einen Streit. Der Mann schlug seine Freundin, sie fiel unglücklich und war tot. Meine Mutter und der Mann beseitigten die Leiche. Und was hatte Ihr Mann damit zu tun? Oliver war der Sohn der getöteten Frau. Ich habe meiner Mutter einen Zettel zugesteckt, in dem ich einige Andeutungen machte, aus denen sie herauslesen konnte, wen sie da zum Schwiegersohn hatte. Ja, jetzt können Sie sich selber ausrechnen, wer Oliver auf dem Gewissen hat. Herr Mock hatte sich alles in stoischer Ruhe angehört. Er begleitete mich aus dem Zimmer und im Flur gingen wir langsam auf seine Frau und ihren Sekretär zu. Werden Sie meine Frau verhaften lassen? Das weiß ich noch nicht. Das ist alles unvorstellbar für mich. Dass meine Frau damals dem Mann half, das kann ich verstehen. Sie war immer sehr hilfsbereit. Aber dass sie jemanden tötet? Unvorstellbar. Er wollte nicht mit ansehen, wie seine Frau überführt wurde und verließ das Spital. Ich ging auf Frau Mock zu, die sich mit ihrem Sekretär unterhielt. Wissen Sie schon etwas mehr? Allerdings. Ich habe soeben Dinge erfahren, die lange zurückliegen und die Sie schwer belasten. Ach ja, diese Geschichte. Ich habe erfahren, dass Oliver der Sohn dieser Frau war. Aber er hat mir verziehen. Er hat was? Er hat mir verziehen. Wir hatten vor 2 Tagen ein langes Gespräch miteinander. Weshalb hast du mir das nicht gesagt? Ja, weshalb sollte ich? Er wusste ja nicht, wer du bist. Aber dann... Dann hätten Sie Oliver gar nicht zu töten brauchen. Wollten Sie uns das sagen? Franz! Es tut mir leid. Sie waren der Geliebte von Frau Mock. Sie haben damals Ihre Freundin getötet und jetzt Oliver. Ich wollte nicht, dass dein Image Schaden nimmt. Franz! Das ist ja grauenhaft! Als wir das Spital verließen, hatte Frau Mock keinen Sekretär mehr. Dafür brauchte sich Herr Mock nicht mehr das Unvorstellbare vorzustellen. Die Karriere von Frau Mock erlitt einen Knacks. Sie verschwand einige Jahre von der Bildfläche. Aber bei Politikern weiß man nie, wann sie plötzlich wieder auftauchen und einem die Stimme wegnehmen.